So, ihr Lieben, kommt herein. Die 5 Minuten sind mehr als um. Also macht euch bereit für die 2. Stunde. Wir haben jetzt heute in der 2. Stunde ein richtig spannendes Thema. Also nehmt schnell die Plätze ein. Und zwar geht es wieder mal, aber von einer anderen Perspektive aus, um Israel. Aha. Und wir haben einen neuen Lehrer heute Abend, der uns lehrt. Und zwar ist er seines Zeichens auch Israel-Botschafter, also nicht jetzt von der offiziellen staatlichen Botschaft, aber er hat einen Kurs gemacht, oder wie soll man das sagen, eine Schule, ja, eine Akademie genau zum Thema Israel. Und er wird uns jetzt in 2 Stunden, also heute und dann nochmal in ein paar Wochen, eine 2. Stunde, wird er uns einiges sagen zur Bedeutung und zur biblischen Grundlage auch von Israel, vom jüdischen Volk. Also geben wir mal dem Andreas einen kräftigen Applaus. Halleluja. Freuen uns auf seine Stunde. Das Mikrofon, genau, ist da drüben. Also schieß los. Ihr könnt die erste Folie gleich einlegen. Ah, sehr gut. Also ihr Lieben, es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier dastehen zu dürfen. Auch vielen Dank an Pastor Georg, der mir die Möglichkeit gibt, meine Berufung auszutesten. Latente Talente, gell? Ja. Ja, ihr Lieben, es ist mir wichtig, dass wir als Bibelschüler, Jesusgeliebte und Weltveränderer zu 100% mit dem Heilsplan Gottes übereinstimmen. Amen. Und ihr Lieben, dieser Heilsplan enthält ziemlich viel Israel. Das möchte ich hier deutlich machen. Mein Thema ist der geistliche Blick auf Israel. Und auf der Landkarte seht ihr den Mittleren Osten und ihr seht Israel. Ich habe extra einen dicken Pfeil dran gemacht, dass ihr euch noch einfach nochmal bewusst seid, wie klein Israel ist. Israel entspricht in etwa der Größe unseres Bundeslandes Hessen. Warum beschäftigt sich die ganze Welt mit Israel, wenn Israel so klein ist? Ihr Lieben, das ist nicht im Natürlichen erklärbar. Da benötigt es einen geistlichen Blick. Und den werde ich versuchen, in den nächsten, heute, diesen Abend und noch einmal an einem Abend zu spannen. Ich werde 7 Einzelaspekte zu Israel sagen und bei jedem Einzelaspekt werde ich zuerst mit dem Natürlichen kommen, was sehen wir, und dann ziehen wir zusammen die geistliche Brille auf. Fangen wir an. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns Augen öffnest, dass wir sehen und verstehen. Amen. Bitte die nächste Folie. Ihr Lieben, ihr braucht nicht mitschreiben. Auf den Folien steht alles und die werden dann elektronisch archiviert. Also insofern, es ist auch sehr intensiv, schnallt euch an, genießt. Die erste Folie behandelt den jüdischen Staat Israel. Und ihr wisst, im Laufe der Geschichte ist das Volk Israel durch verschiedene Mächte zerstreut worden, darunter den Assyrern, den Babyloniern, den Römern, etwa vor 2000 Jahren. Und was dann geschah, war einfach unfassbar. Ein Volk, das seit 2000 Jahren in der Zerstreuung gelebt hat, findet wieder zusammen und gründet 1948 einen eigenen Staat. Es gibt keine vergleichbare Ethnie, die über 2000 Jahren in die Länder verstreut wurden und dann wieder zurückkehrt und in die historische Heimat und einen Staat gründet. Das ist nicht nur ein historisches Ereignis, es ist nicht nur noch nie da gewesen, sondern es ist auch in der Bibel vorhergesagt. Und es geschah noch etwas Einzigartiges, die hebräische Sprache, die Sprache des Alten Testaments, die über Jahrtausende nicht mehr gesprochen wurde, wurde zur Amtssprache des neuen modernen Staates. Faszinierend ist auch, wie die Juden den Staat Israel sprichwörtlich zum Blühen gebracht haben. Es gibt Zeitzeugen, zum Beispiel der Schriftsteller Mark Twain, der 1867 durch diese Region gereist ist und der von einem kargen, trockenen, trostlosen Land erzählt hat, das er vorgefunden hat. Der Staat Israel hat sich förmlich aus dem Nichts zu einer starken Nation und einer modernen Gesellschaft entwickelt. Und die Reaktion der arabischen Welt auf die Staatsgründung kennen wir. Warum ist die so heftig? Das kann man nur aus der Religion heraus erklären. Israel liegt in einer Region, die über Jahrhunderte unter muslimischer Herrschaft gestanden hat. Nach islamischer Auffassung darf das Land, das Allah geweiht ist, also das Haus des Islam, nicht mehr von Ungläubigen bewohnt werden, beziehungsweise es darf dort kein ungläubiger Staat mehr gegründet werden. Und damit ist grundsätzlich einmal jeder gläubige Muslim, und davon haben wir 2 Milliarden, aufgerufen, diesen Zustand zu ändern. Und darin sehen wir auch den Grund für den unaufhörlichen Kampf muslimischer Gruppen und Länder gegen die sogenannte Besetzung des Landes durch Israel. Israel musste kämpfen und muss bis jetzt kämpfen. Die militärischen Konfrontationen, die Israel über die Jahre hinweg erlebt hat, sind zahlreich. In 6 großen Kriegen, darunter den Unabhängigkeitskrieg von 1948, den Sechstagekrieg von 1967 und den Yom Kippur-Krieg von 1973, hat Israel die zahlenmäßig und flächenmäßig wesentlich größeren feindlichen Länder besiegt. Also machen wir es uns nochmal klar. Ein Land von der Größe unseres Bundeslandes Hessen mit rund 10 Millionen Einwohnern verteidigt sich seit 80 Jahren gegenüber deutlich größeren arabischen Ländern. Und jetzt werfen wir mal einen geistlichen Blick auf das, was in Israel geschieht. Was sehen wir im Geist? Gott verherrlicht sich vor unseren Augen in diesem kleinen Land. Ich wiederhole es nochmal. Gott verherrlicht sich vor unseren Augen in diesem kleinen Land. Es geschehen Dinge, die ein Land von der Größe und mit dieser Einwohnerzahl im Natürlichen gar nicht vollbringen kann. Und ich habe euch auch ein Bibelwort, Jesaja 11, Vers 12. Er, der Herr, stellt ein Feldzeichen, ein Banner auf, um diesen Völkern anzuzeigen, was er tun will. Er sammelt die Versprengten Israels, die verstreuten Judas holt er zusammen. Aus allen Himmelsrichtungen bringt er sie zurück, Männer und Frauen. Warum verherrlicht sich Gott gerade in Israel? Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass Israel für unseren Herrn ein zentrales Thema ist. Israel ist in der Bibel der Fokus der Weltgeschichte. Von dort kam der Messias, der Wendepunkt unserer Menschheitsgeschichte, und dort wird er wieder in Erscheinung treten. In diesem Land wird Gott auch Menschheitsgeschichte final entscheiden. Dieses Land ist also nicht nur ein geografischer Punkt, es ist das Herzstück für den Plan Gottes mit der Menschheit. Amen. Kein anderes Land bezeichnet Gott selbst als sein Eigentum. Diese besondere Beziehung, die Gott zu Israel hat, ist einzigartig. Und kein anderes Volk wird als sein Eigentumsvolk hervorgehoben. Biblische Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen durch Israel und mit Israel. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, wieso ist dann so viel Wut und Ablehnung gegen Israel? Und da gibt es einen zentralen Punkt. Am Staate Israel kann die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt. Da die Welt einen Gott ablehnt, lehnt sie auch Israel ab. Ich wiederhole es nochmal, was wichtig. Am Staate Israel kann die Welt erkennen, dass es einen Gott gibt. Da die Welt einen Gott ablehnt, lehnt sie auch den Staat Israel ab. Das ist der Hauptgrund für den ständigen Kampf, die Lügen, die Unterstellung, die Angriffe, die Israel von den Nationen erlebt. Also zusammenfassend können wir sagen, dass Israel nicht nur irgendein Land ist, sondern das Zentrum des göttlichen Handelns in der Welt. Die Rückkehr des jüdischen Volkes in seine Heimat und dass es trotz des Krieges und Widerstände immer noch im Land Israel ist, sind Zeichen dafür, dass Gott seine biblischen Versprechen an Israel erfüllt und sich vor unseren Augen, vor den Nationen verherrlicht. Und was hat es mit uns zu tun? Öffnen wir uns für das Wirken Gottes in Israel und stellen wir uns nicht dagegen. Der Wille des Herrn geschieht, mit oder ohne uns. Auch wenn wir nicht immer alles gutheißen können, was wir im Natürlichen sehen, bleibt Israel das Herzensprojekt Gottes. Ein Land, das im Fokus biblischer Prophezeiung steht und Menschheitsgeschichte schreiben wird. Amen. Die nächste Folie bitte. So, jetzt kommen wir zum jüdischen Volk. Ich erkläre wieder, was wir im Natürlichen sehen. Heute leben etwa 7,5 Millionen Juden in Israel, was ca. 50% der weltweit jüdischen Bevölkerung ausmacht. Und da ist es auch wieder bemerkenswert, dass dieses Volk, das über Jahrtausende hinweg verfolgt und diskriminiert wurde, den Mut und die Kraft gefunden hat, sich zu erholen und in seine historische Heimat wiederzukommen. Die Geschichte des jüdischen Volkes ist eine Geschichte von unzähligen Verfolgung und Leid. Von den Ägyptern über die Perser, die Griechen, die Römer, bis hin zu den europäischen Christen im Mittelalter, den Nazis im 20. Jahrhundert und den radikalen Islamisten in der Neuzeit hat dieses jüdische Volk immer wieder Feinden gegenübergestanden, die sie vernichten wollten. Ihr Lieben, diese Verfolgung sind kein Zufall, sondern Teil eines größeren geistlichen Kampfes. Und um das vollständige Verständnis für diese geistliche Bedeutung des jüdischen Volkes zu entwickeln, lade ich euch ein, in die biblische Menschheitsgeschichte einzutauchen. Und zwar ganz am Anfang, in die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Nachdem Adam und Eva sich von Gott abwandten, lösten sie den Sündenfall aus. Das Vertrauen und die tiefe Beziehung zwischen Gott und den Menschen war zerstört. Und jetzt wird es interessant. Denn die neue Beziehung Gottes mit den Menschen nach dem Sündenfall beginnt mit Abraham. Abraham, sein Nachkommen und damit dem jüdischen Volk. Abraham wurde also von Gott für eine neue Beziehung auserwählt. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 spricht der Herr zu Abraham, ihr kennt den Vers, gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Diese Worte sind primär für Abraham und sein auserwähltes Volk oder seine auserwählten Nachkommen gedacht, für das jüdische Volk. Wir Christen können uns ebenfalls auf diese Worte Gottes berufen, weil wir über Jesus Christus anschließend auch in die Gottesbeziehung mit aufgenommen wurden. Klar ist aber, dass Gott eine besondere Liebesbeziehung zum jüdischen Volk hat und dies auch in seinem Wort immer wieder erwähnt. Der Herr hat das jüdische Volk als sein Eigentum auserwählt. Und die Bibel bezeugt diese besondere Beziehung immer wieder. Und der Herr will durch dieses Volk wirken. Das jüdische Volk ist gemäß Gottes Plan dazu berufen, ein Segen für alle Völker zu sein. Ich habe es ja vorhin gelesen. Das jüdische Volk kann aber ein Segen nur für die Völker sein, wenn die Völker dies zulassen. Jetzt können wir uns natürlich auch wieder fragen, was hat es mit uns zu tun? Auch wir müssen entscheiden, wie wir mit dieser Berufung umgehen. Denn der Widersacher Gottes versucht ständig, die Wahrnehmung des jüdischen Volkes zu verzerren und damit den Fluss des Segens zu behindern und zu blockieren, der durch sie in die Welt kommen soll. Die Welt lehnt diese Segenslinie über Israel ab. Die wissen es nicht anders. Die erkennen es auch nicht anders. Aber wir sollten erkennen, dass Gottes Wille dahinter steht. Wir sollten Israel und das jüdische Volk ermutigen, in diese Berufung hineinzugehen und für sie in der Tat und im Gebet einstehen. Amen. Viele Segnungen, die von dem jüdischen Volk ausgehen, haben wir als Christen bereits empfangen. Wir sind bereits gesegnet durch unseren Herrn Jesus Christus, der aus dem jüdischen Volk stammt. Fast die gesamte Bibel des Wort Gottes wurde von Juden geschrieben. Und die ersten Jünger und Christen waren ebenfalls Juden, die das Evangelium erst zu uns Heidenchristen gebracht haben. Und es geht noch weiter. In Römer 11, Vers 25 steht, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Ich wiederhole nochmal. Israel ist zum Teil Verhärtung widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Ihr Lieben, das heißt nichts anderes, als dass das jüdische Volk schlechtere Möglichkeiten hat, Jesus Christus zu erkennen, um unseretwillen, um der Nationen willen. Und in Römer 11, Vers 11 sagt Paulus, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie, also das jüdische Volk, fallen sollen? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ihr Lieben, wenn Gott das Volk Israel um unseretwillen verblendet hat, wie können wir sie dann noch kritisieren und mit dem Finger auf Israel zeigen? Es geschah doch um unseretwillen. Und ich sage euch noch was. Wir Christen erwarten sehnlichst die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Diese Rückkehr wird erst erfolgen, wenn das jüdische Volk Jesus als ihren Messias anerkennt. In Matthäus 23, Vers 39 sagt Jesus zu seinem Volk, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da komme, im Namen des Herrn. Dieser Ausspruch von Jesus zeigt, wie wichtig das jüdische Volk für uns Christen und für Gottes Zeitplan ist. Fassen wir nochmal zusammen. Gott hat eine besondere Liebesbeziehung zum jüdischen Volk. Er bezeichnet sich selbst auch als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir sollten das anerkennen. Er hat eine Bestimmung in sein Volk gelegt, die wichtig für die gesamte menschliche Heilsgeschichte ist. Wir Christen wollen Teil dieser Heilsgeschichte Gottes sein und kommen damit an der Liebe und Achtung zum jüdischen Volk nicht vorbei. Auch wenn das jüdische Volk noch nicht göttliche Maßstäbe erfüllt, Gott ist am Wirken. Er hat es versprochen. Stellen wir uns nicht in den Weg, sondern lieben wir das Volk des Herrn und stehen wir im Gebet fürs ein. Amen. Die nächste Folie bitte. Israel, ein Segen für die Nationen. Ich fange wieder an damit, was wir sehen. Und das sehen wir auch Erstaunliches. Israel hat die landwirtschaftliche Lebensmittelversorgung revolutioniert, indem es innovative Verfahren zur Bodenentsalzung und zur Tröpfchenbewässerung entwickelt hat. Bodenentsalzung sagt euch was. Tröpfchenbewässerung ist, wenn in Tröpfchen das Wasser an die Wurzel der Pflanze geführt wird und damit nicht mehr verdunstet. Diese Techniken ermöglichen eine nachhaltige Landwirtschaft, selbst in Ländern, die karg und wasserarm sind. In Israel gezüchtete, hitzeresistente Getreidesorten werden in vielen Wüstenregionen dieser Welt angebaut. Damit konnte die Nahrungsmittelversorgung weltweit verbessert werden. Darüber hinaus hat die globale Wasserversorgung durch neue Meeresentsalzungsverfahren durch Israel eine entscheidende Verbesserung erfahren. Israel ist nicht nur ein Vorreiter in der Trinkwassererzeugung, sondern gilt auch als Weltmeister in der Brauchwassernutzung. Denn auch in Israel ist das Wasser knapp. Da Wasser in vielen Ländern der Erde immer mehr zu einem entscheidenden Lebensfaktor werden, sind die Entsalzungsverfahren und die Brauchwassernutzung von Israel für viele Länder ein Segen. Übrigens auch für muslimische Länder. Dann die digitale Kommunikation. Moderne digitale Kommunikation in der Welt wäre ohne Israel nicht auf diesem Niveau möglich. Viele der sozialen Medien, die wir täglich nutzen, Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, basieren auf israelischen Erfindungen und Algorithmentechnologien. WhatsApp sowie Windows XP und NT wurden in Israel entwickelt. Der Intel Mikroprozessor stammt aus Israel. Diese Innovationen haben die Art und Weise, wie wir kommunizieren und uns vernetzen, revolutioniert und erleichtern den Austausch von Informationen über Menschen und Grenzen hinweg. Auch die Krankenhäuser haben von israelischer Technologie profitiert, weltweit. Wir haben die Pillcam, eine Kamera zum Schlucken, Wir haben Ultraschall als Skalpell und wir haben das Endoskelett, das kennt ihr vielleicht, für Querschnittsgelähmte. Wir haben berührungslose Digitalüberwachung, Telemedizin, Bildverarbeitung und den 3D-Drucker. Israel hat sich auch als einer der führenden Standorte für Hightech-Startups etabliert. Hightech, sagt euch was, Startups sind frisch gegründete Unternehmen, die eine Geschäftsidee haben, eine besondere Geschäftsidee und damit Geld verdienen wollen. Und das ist immer ein Zeichen der Innovation eines Landes. Israel hat die dritthöchste Dichte an Start-up-Unternehmen weltweit, was in Anbetracht der Bevölkerungszahl absolut beeindruckend ist. Außerdem wurden vor Israels Küste Gasvorkommen entdeckt. Das macht Israel nicht nur unabhängig von seiner Energieversorgung, sondern ermöglicht es auch, Jordanien und Ägypten günstig mit Gas zu versorgen und damit zur Milderung der Energiekrise in diesen Ländern beizutragen. Und ihr Lieben, das ist schon krass. Es sind nicht die arabischen Bruderländer, die Ägypten und Jordanien mit günstigem Gas versorgen, sondern Israel. So, und jetzt ziehen wir die geistliche Brille auf. Und da ist was ganz Besonderes, was der Herr in sein Volk hineingelegt hat. Die Israelis haben das Bedürfnis, der Welt mit ihrer Arbeit zu helfen und Lösungen für globale Herausforderungen zu finden. Das jüdische Wort dafür heißt Tikkun Olam und heißt übersetzt Verbesserung der Welt. Der Segen, den Gott Israel gibt, soll in die ganze Welt fließen. Und so erfüllen sich die Worte aus 1. Mose 12, Vers 3. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden in ganz praktischer Weise. Die Innovationen ziehen auch Investitionen an und bringen finanzielle Mittel nach Israel. Und in 1. Mose 12, Vers 3 steht geschrieben, Fremde werden kommen und eure Herden weiden, und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und euch ihres Überflusses rühmen. Doch der Herr möchte nicht nur materielle Segnungen geben. Viele geistliche Segnungen sind noch ausstehend. Das Wirken Gottes über Israels ist ein Ausdruck seiner Herrlichkeit, die sich in der Welt offenbart. Der Segen, den Gott durch Israel entfaltet, ist zugleich ein Ruf an die Nationen, sich mit Gott zu versöhnen und Jesus Christus, den jüdischen Messias, zu suchen und zu empfangen. Und jetzt können wir uns wieder fragen, was heißt das für uns? Sehen wir es mit sehenden Augen. Gott wirkt. Der Herr macht seine Verheißungen vor unseren Augen wahr. Stellen wir uns dem Wirken Gottes nicht in den Weg. Unser Herr hat sich entschieden, durch das jüdische Volk zu wirken und verherrlicht sich über Israel. Gottes Plan für die Nationen geschieht durch Israel und wir dürfen Teil dieser wunderbaren Geschichte sein. Geben wir dem Herrn die Ehre für all das, was er in und durch sein Volk tut. Amen. Bitte die nächste Folie. So, das ist die letzte Folie heute. Jesus Christus. Ja, Jesus Christus ist unser Herr und unser Erlöser, unser Gott. Wenn wir über Jesus Christus sprechen, bedarf es eigentlich keine langen Erklärungen. Er ist nicht nur Retter und der perfekte Mensch, sondern seine Geburt, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung sind nicht nur historische Ereignisse, sondern auch das Herzstück der Heilsgeschichte. Und ihr Lieben, es ist kein Versehen, dass Jesus in Israel als Jude geboren wurde. Jesus Christus ist sowohl Gott als auch Mensch, als auch Jude. In der Offenbarung 5, Vers 5 wird der verherrlichte Herr als Löwe aus dem Stamme Juda bezeichnet. Diese Herkunft ist von grundlegender Bedeutung, da Jesus sowohl das göttliche als auch die menschliche Natur in sich vereint. Seine Mutter Maria ist eine Jüdin. Aufgrund seiner Geburt in Israel trägt Jesus jüdisches Erbe und jüdische DNA in sich. Diese Tatsache ist kein Zufall, sondern bestätigt eine tiefere biblische Wahrheit. Das Heil kommt von den Juden. Wie es in Johannes 4, Vers 22 heißt, Jesus ist die Erfüllung der alttestamentlichen jüdischen Prophezeiung und die Hoffnung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Seinem Volk zuerst und dann uns. Vielleicht gefällt es nicht jedem von uns, Israel bleibt der große Bruder, der Erstgeborene. Für ihn ist Jesus gekommen. Wir sind anschließend in Jesus in die Segenslinie Abrahams aufgenommen und werden in Jesus mit dem jüdischen Volk zu einem neuen Menschen zusammengeführt. Steht in Galater 3, Vers 28. Und Israel bleibt das geistliche Zentrum der Welt. Die Wiederankunft unseres Herrn Jesus Christus wird von uns in Jerusalem erwartet. Von dort aus wird er sein Reich errichten. Die Erwartung ist ein zentrales Element des christlichen Glaubens und verdeutlicht die fortlaufende Bedeutung von Jesus Christus und Israel in Gottes Plan. Der Teufel weiß, dass er die Erfüllung des Planes Gottes nicht vermeiden und verhindern kann. Er kann sie nur aufhalten. Daher versucht er, den Glauben an Jesus Christus zu unterminieren. Was werden wir also in der Zukunft sehen? Wir werden sehen, wie sich eine Weltkirche etablieren wird oder zu etablieren versucht, die aus allen monotheistischen Weltreligionen entsteht. Also dem Islam, dem Judentum, dem Christentum. Alle vereint. Was vereint sie? Der gemeinsame Stammvater Abraham. Das habt ihr sicher schon gehört. Es gibt ja schon immer wieder diese Rufe, die uns sagen, wir haben doch alle denselben Gott. Aber in diese Weltkirche, in diese Gleichung passt Jesus Christus, der Sohn Gottes, mit seinem Anspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich überhaupt nicht rein. Und muss deswegen als Störfaktor herausgenommen werden. Wir werden es sehen. Ja, und eines Tages wird der Antichrist kommen. Was heißt Antichrist? Vom Wortstamm her einmal Widersacher von Christus, aber auch Ersatz für Christus. Und in dieser Rolle könnte er sich den Arabern als der ersehnte Mahdi zeigen, der die arabischen Völker, also die Schiiten und die Sunniten, die sich noch bis aufs Messer bekämpfen, vereint. Während er sich den Juden als der Messias präsentiert, indem er den ersehnten Tempel wieder aufbaut. Auf dem Tempelberg ist ja noch ein bisschen Platz. Und uns Christen wird er voraussichtlich mit Zeichen und Wundern beeindrucken versuchen. Hier sind wir als wiedergeborene Christen aufgerufen, uns den Plänen des Feindes bewusst zu sein. Also zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jesus Christus nicht nur unser Retter und Erlöser ist, sondern auch das Herzstück von Gottes Plan für die gesamte Menschheit. Er ist Jude und kommt aus dem jüdischen Volk. Das ist kein Zufall, sondern ein Bekenntnis Gottes zu Israel. Die Wiederkunft Jesu geschieht in Verbindung mit der nationalen und spirituellen Erneuerung Israels. Machen wir uns das bewusst und erkennen wir Jesus Christus als den Löwen aus dem Stamme Juda an. Amen. So, und damit bin ich mit der ersten Lehreinheit für heute zu Ende und würde gerne noch ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Ja, Herr, deine Wege sind nicht unsere Wege und deine Weisheit ist viel höher als unsere Weisheit. Du hast dich entschieden, dass das jüdische Volk dein Eigentumsvolk ist. Du hast dich entschieden, dass die Nationen durch Israel gesegnet werden sollen. Du hast dich entschieden, dass die Juden zuerst kommen und dann die Griechen. Dass Israel der Erstgeborene ist. Und wir erkennen das an und sagen, dein Wille geschehe. Und vergib uns, wo wir Vorbehalte gegen Israel haben, wo wir uns im Herzen gegenüber dem jüdischen Volk distanziert haben. Schenke uns Offenbarung vom Thronsaal Gottes, damit wir sehen und verstehen. Herr, wir wollen in allen Dingen mit deinem Heilsplan übereinstimmen. Ja, wir wollen Teil deines Heilsplanes sein. Wir wollen lieben, was du liebst, und hassen, was du hast. Dein Wille geschehe mit uns, Herr. Amen. Danke. Super. Oh, hier bin ich laut. Danke dir, lieber Andreas, für diesen super Vortrag und diese inspirierenden. Auch es ist immer wieder gut, wie solche Informationen auch zu hören. Die liest du nicht in der Zeitung. Sondern die musst du aus Informationsquellen bekommen, die im Geist letztendlich sehen. Weil es ist ein geistliches Geheimnis. Das wird einem immer wieder neu deutlich. Also es ist auch nicht eine Sache, es geht auch nicht darum, das hat ja der Andreas auch gesagt, es geht ja auch nicht darum, dass du alles im, dass Juden, ich sag mal, dass Juden heiligere Menschen sind als andere Menschen oder dass alles, was in Israel läuft, immer gut ist, sondern es ist ein geistliches Geheimnis. Es ist die geistliche Brille, die wir aufsetzen müssen, und dann sehen wir, was tatsächlich auf dem Herzen Gottes ist. Ja. Deswegen, das ist so wichtig, dass du die geistliche Brille immer wieder aufsetzt, auch gerade in Bezug auf Israel, gerade auch jetzt in dieser Zeit, und dass du zur Wahrheit stehst, auch wenn manche vielleicht von der Wahrheit abfallen, auch in diese Richtung, ja, oder sogar selbst Christen sich distanzieren oder was auch immer. Aber gesegnet ist, wer Israel segnet. Willst du gesegnet sein? Also segne Israel. Amen. Und du wirst gesegnet, auch wieder durch Israel. Wir sind schon durch Israel gesegnet, durch Jesus. Ich meine, größeren Segen können wir nicht kriegen. Wenn wir dann noch ein paar Algorithmen oder ein paar Entwässerungsprogramme und so weiter kriegen, dann ist es natürlich umso besser. Aber der größte Segen, den wir haben, ist definitiv Jesus. Halleluja.